Mein Name ist Falk, auch bekannt als Hawkeye. Ich bin 33 Jahre alt. Mein Beruf ist Journalist. Ich mache das seit ca. 1993. Habe angefangen für Zeitungen zu schreiben, was ich auch heute noch mache, für das Hip-Hop-Magazin Juice. Genannt das letzte Wort auf der letzten Seite der Juice. Habe Radio zwischendurch gemacht und bin dann 2001 zu Viva gekommen. Habe dann ab 2001 bei Viva gearbeitet und dort die Hip-Hop-Sendung Supreme zuerst gemacht. Ein Jahr später habe ich dann angefangen, Mixery Raw Deluxe zu machen. Und seit circa 2 Jahren produziere ich Mixery Raw Deluxe fürs Internet.